Der Körner liest. Ausgewählte Gedichte von und mit Hans-Peter Körner. Radio Marabu. Erich Kästner, Maskenball im Hochgebirge. Eines schönen Abends wurden alle Gäste des Hotels verrückt und sie rannten schlagerbrüllend aus der Halle in die Dunkelheit und fuhren Ski. Und sie sausten über weiße Hänge und der Vollmond wurde förmlich fahl und zerzog sich staunend in die Länge. So etwas sah er zum ersten Mal. Manche Frauen trugen nichts als Flitter. Andere Damen waren in Trikots, Fabrikdirektor kam als Ritter und der Helm war im Dreikopf zu groß. 7 Rehe starben auf der Stelle. Diese armen Tiere traf der Schlag. Möglich, dass es in der Jatzkapelle, die nach Diva mitgefahren lag. Die Umgebung glich gefrorenen Betten. Auf die Abendkleider fiel der Reif, Zähne klapperten wie Kastagnetten, Frau von Kottas Brüste wurden steif. Das Gebirge machte böse Miene. Das Gebirge wollte seine Ruhe. Und mit einer mittleren Lawine deckte es die blöde Bande zu. Dieser Vorgang ist ganz leicht erklärlich. Der Natur riss einfach die Geduld. Andere Gründe gibt es hierfür schwerlich. Dem Verkehrsverein trifft keine Schuld. Man begrub die kalten Herren und Damen und auch etwas Gutes war dabei. Für die Gäste, die am Mittwoch kamen, wurden endlich ein paar Zimmer frei. Just sind zurück auf Radio Marabu im Jahr 2019. Sequence One und You'd Make Me Forget Myself. We'll be right back. Marabu 2019, zweimal Toy, das ist Gitter X, die beste neue Musik der Woche mit mir, Marcel Fischer, Nummer 1 der Marabu Playlist, Enjoy the Silence mit Tulia aus Polen, zuvor aber die aktuelle Single Pali Sir. Single von Tulia für den polnischen Markt. Radio Marabu spielt Enjoy the Silence, die Tulia-Version von Depeche Mode's Klassiker aus dem Album Violator 1989. Jetzt nochmal auf Radio Marabu Europe's Alternative Music. Tulia. Thank you. auf Radio Marabu. Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. Der Fleetwood Mac, Peter Green, der mal Marabus Gast war, sondern Peter Green und seine Band Soulbird, Harbor Me, die neue Single. Radio Marabu im Interview in den nächsten 30 Minuten, Karin Habhansl aus Nürnberg. Jetzt geht's weiter mit Zitrim, Control zusammen mit den Nai Moore und danach X-Ray und Romance. Thank you. It was a drunken stutter. Started as a next to nothing conversation. And then he's tearing me out, taking me apart at my friend's house. I was uncomfortable, I was hurt still with blue innocence in his eyes. I felt my reasoning was harsh. With every stab wound and exhale, I promised myself that I would never lose my youthful fears. If grown-up men, I'm scarred with cruel intentions. I thought of another the whole time. Romance is dead and done, and it hits between the eyes. This side. Welle 6150 über Europa 24. Marabu 6150. Unser tägliches Kurzwellenprogramm. Täglich zu lesen auf www.radio-marabu.de. Links unter dem Datum 6150. Auch 2019 die beste neue Musik der Woche im Guitar X mit mir, Marcel Fischer. In der nächsten halben Stunde Karin Raphansen aus Nürnberg im Interview die Klassik mit Julia Reinhardt aus Köln und Panic at the Disco jetzt mit High Hopes. X mit Marcel Fischer. Money! mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Jetzt mal auf Marabu Panic at the Disco und das sind John Gibbons und Nina Nesbitt. A spaceman came traveling on a ship from afar. It was like years of time since his mission did start. And over a village he halted his craft. And it hung in the sky like a star, like a star. He said, do not fear, I come from love for the child. John Gibbons und Nina Nesbitt. Jetzt eine Produktion unseres Freundes Mick Evans aus Australien. Be Charles, Closest to Heaven. Sehr gelungen. I can't doubt the fact that you're beautiful. You're everything I ever dreamed of. I can't doubt the fact that you're beautiful. You're an angel from up above. I'm so astounded that you're mine. The closest to heaven you can find. I really like you, girl, and I wanted to conversate with you. So if you're not leaving with your girl, then let me know with who. 'Cause your boy's on fire, and by the end of tonight, I've got to make him mine. When I first saw you, you were standing right across the room. I could not help but stop to get the scent of your perfume. 'Cause you're so damn fine. It's like you were sent to be my desire. I can't doubt the fact that you're beautiful. You're everything I ever dreamed of. I can't doubt the fact that you're beautiful. You're an angel from up above. I'm so astounded that you're mine. The closest to heaven you will find. Far-fetched, hey, what can I say? I'm just bedazzled by their beauty in every single way. So if I could, I'll take you back to mine. I'll ever sing it ship, ship, shibbity-doo-doo all night. I can't doubt the fact that you're beautiful. You're everything I ever dreamed of. I can't doubt the fact that you're beautiful. You're an angel from up above. I'm so astounded that you're mine. You must be in Tokyo to get my drift, that style. Swerving curves, I'm outside singing holy rock on the curb. Touch my body, damn right, I feel dizzy. Got me singing a million, a million, a million. Ain't no groupie love, just from the skies above. Be my Beyonce, dangerously in love. I can't doubt the fact that you're beautiful. You're everything I ever dreamed of. I can't doubt the fact that you're beautiful. You're an angel from up above. I'm so astounded that you're mine. Baby girl, the closest to heaven you will find. I can't doubt the fact that you're beautiful. You're everything I ever dreamed of. I can't doubt the fact that you're beautiful. You're an angel from up above. I'm so astounded that you're mine. Marabu. I read a fun fact about the brain and how it starts to deteriorate when we get to 27 or thereabouts. It got me thinking about my head and what I can do to help stimulate it. It makes me sad, but I've forgotten what I'm on about. You're righteous. I wear a hair. downer, what's your problem? Don't wanna be here, still call shotgun. You got the FOMO causing too much. This is not a drill, no, this is the real world. Domesticated, still a little feral. Well, don't you know to chew with your mouth closed? Hey, it's all gonna rock along, getting high. Auf Radio Marabu. Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. Klassik mit Julia Reinhardt. Auf die Klassik kommt im Jahr 2019 in der Sendung Guitar X ein alter Bekannter gleich, Nemanja Radulovic. Bei Julia Reiner. Zuvor Karin Raphansel aus Nürnberg im Interview. Servus, mein Name ist Karin Raphansel und ihr hört Radio Marabu. Am Radio Marabu Gitter-X-Telefon ist Karin Raphansel aus Nürnberg. Hallo. Hallo zusammen. Freut mich, dass ich wieder mal bei euch sein darf. Ja, es gibt eine neue Platte und das ist natürlich ein Anlass. Was mir erstmal aufgefallen ist, so der erste Eindruck, das rockt unglaublich los. Auf jeden Fall. Ich dachte mir, ich will jetzt endlich meine Rockplatte rausbringen. Das ist, es ist endlich an der Zeit gewesen. Ja, und es ist auch wirklicher Rock, das sage ich allen dazu und nicht das, was unter Rock manchmal verstanden wird. Also es rockt wirklich. Ja, genau. Das war genauso geplant. Worum geht's im Text in der aktuellen Single? Ich muss zugeben, ich habe das Ding so 60, 70 Mal gehört und ich habe es noch nicht hundertprozentig verstanden, obwohl ich nur 300 Kilometer weg bin. Aber es ist schon nicht ganz leicht, deinem Dialekt zu folgen. Es ist tatsächlich diese alte Frage, Robert Johnson-mäßig, er verkauft seine Seele an den Teufel, um der geilste Gitarrist der Welt zu werden. Und ich stelle halt mir die Frage, was muss ich machen für Ruhm und Reichtum und wie ist es denn, wenn ich da meine Seele an den Teufel verkaufe? Genau, darum handelt es, um dieses alte Thema, was tut man für den Erfolg? Was tut Karin Raphansel für den Erfolg? Hart arbeiten, glaube ich. Auf jeden Fall passt sie sich nicht an. Lieder schreiben, auf Tour gehen, genau, also alles, was zuträglich ist, glaube ich. Auf jeden Fall passt sie sich nicht an? Nee. Dem bösen Mainstream-Teufel zum Beispiel? Nee, dem Mainstream-Teufel hat sie gesagt, nein, verpiss dich. Und das, ich finde, wenn man das macht, was ich mir da ausgesucht habe, diesen Weg, dann muss man da auch ganz konsequent das machen, was man will, glaube ich, sonst macht es keinen Spaß. Ja, man muss auch ordentlich durchziehen. Du kannst noch ein paar Worte zum Album sagen. Wir wollen uns aber im Frühjahr mal treffen und dann das Album Titel für Titel besprechen. Das ist natürlich für die Hörer besser. Aber schon mal ein paar Worte. Wirb mal für dein Album. Also Tod und Teufel ist einfach, wie du schon richtig festgestellt hast, erstmal viel rockiger als meine vorherigen Alben. Es befasst sich natürlich viel mit der Thematik Teufel in jeglicher Form. Der kann in Form von Irrlichtern, Werwölfen oder einfach einem Menschen auftreten, der Teufel. Oder vielleicht ist der Teufel einfach auch in jedem selber irgendwo ein bisschen drin. Und natürlich auch das Thema Tod wird auch gestreift bei einer sehr traurigen Nummer, Aloha, die auch irgendwie so in der Vorweihnachtszeit, glaube ich, auch ganz passt, wenn viele Menschen einfach allein daheim sitzen in ihrer Wohnung, keiner ist da oder die vergessen werden. Ja, also es ist ein bisschen düsterer geraten, aber trotzdem wieder sehr abwechslungsreich. Es sind auch wieder typische Karin Raubhansl-Lieder drin, die einfach ein bisschen positiver sind. Ein schönes Cover von Sheryl Crow's Hit von 1996, If It Makes You Happy, von mir umgetitelt in Wenn's dir Freude macht. Das kennt man auf jeden Fall schon von der Melodie. Hat mich ja sehr gefreut, dass Sheryl Crow das freigegeben hat und wir das aufnehmen durften. Und dann noch ein Cover von der Kieler Punkrock-Band, die sich leider schon aufgelöst hat. Keine Zähne im Maul, aber La Paloma pfeifen, das 60-Watt-Sonne. Das habe ich, glaube ich, 2015 auch gefühlte 1000 Mal am Stück hintereinander gehört, weil ich den Text so unfassbar gut finde vom Steffen Fram, der den geschrieben hat. Und deshalb musste ich das dann auch nochmal vertonen. Und da sich ja leider aufgelöst haben, dachte ich mir, es wäre jammer schade, wenn das Lied nicht mehr live gespielt wird. Deshalb spiele ich jetzt. Also, nächstes Jahr alles zum Album von Karin Raabhansl auf Radio Marabu. Und wenn ich dood bin, das werden wir auch noch oft hören, jetzt auch nochmal. Aber eine Frage habe ich noch in deiner Region. Begrüßt man sich oft mit Grüß Gott? Bist du religiös? Ich bin katholisch tatsächlich, aber eher nur auf dem Papier. Tatsächlich, ich krieg's nicht über das Herz, aus der Kirche auszutreten, weil das, glaube ich, für meine Oma ganz fürchterlich wäre. Also da bin ich dann schon wieder ein bisschen feig vielleicht, aber ja, ich praktiziere es jetzt nicht wirklich. Was würde die Oma sagen zu dem Titel, der jetzt kommt? Ach, die Oma hat es mit Sicherheit mitbekommen. Ich sehe sie tatsächlich jetzt an Weihnachten. Ich denke, da wird sie schon sagen, Karin, was ist denn da los? Also die Verfehlungen der jüngsten Nichte mit so einem Album. Aber ich kann dann kein Album für meine Oma machen, von dem her ist das ganz okay. Also, was ist da los? Wir hören es, Karin Raabhansl auf Radio Marabu. Dank dir. Vielen Dank. Der Feier, oh, die Bär mit Toten Kipf auf seine Ärmel. Er sagt, er hätte was Interessantes für mich, ein Handel so gut, da wirst du Angebot, das man nicht ausschluckt, bei einem dann das Gewissen ewig bloß. Und Vanille, Zigarillo, Lingner in der Luft. Ich bin ganz baff, kann nimmer schluffen. Was kann ich mir da erhoffen? Alles, was ich möchte, das klingt schon gut, doch zum Teufel, ja, wenn ich dope bin, muss ich zum Teufel. Wenn ich dope bin, muss ich zum Teufel. Wenn ich dope bin, muss ich zum Teufel gehen. Wenn ich dope bin, muss ich zum Teufel. Wenn ich dope bin, muss ich zum Teufel. Wenn ich dope bin, muss ich zum Teufel. Wenn ich dope bin, muss ich zum Teufel. Wenn ich dope bin, muss ich zum Teufel. Wenn ich dope bin, muss ich zum Teufel. Wenn ich dope bin, muss ich zum Teufel. Marabu Goes Classic, die CD-Vorstellung der Woche. Im Fokus Nemanja Radulovic, Baikar, am 9. November 2018 bei der Deutschen Grammophon erschienen. The name of this album is Baikar, which is a Serbian word. It can be a story, it can be a fairy tale. For me on this album everything is like Baikar. Baikar ist im Serbischen ein Märchen, eine Geschichte oder auch ein wunderbarer Traum. Und genauso betitelt der franko-serbische Violinist Nemanja Radulovic sein neues Album. Hier stehen Werke in verschiedenen Besetzungen auf dem Programm, die den Hörer musikalisch von Armenien über Bagdad bis hin an die Schwarzmeerküste führen. I wanted to record first of all a Khachaturian violin concerto. Wir hören auf Baikar gleich zwei Werke des Armeniers Aram Khachaturian, darunter das Konzert für Violine und Orchester, das Radulovic in Istanbul zusammen mit dem Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra eingespielt hat. Zudem hören wir das Trio für Klarinette, Violine und Klavier, das der Geiger zusammen mit seinem Freund Andreas Ottensamer an der Klarinette und Laure Favre-Kahn am Klavier aufgenommen hat. I heard Borusan Istanbul Philharmonic playing Scheherazade, and I wanted to be able to play Scheherazade by Rimsky-Korsakov, but in a new arrangement by Alexander Sedlar, which is more dedicated to solo violin, piano, and the chamber orchestra. Ein besonderes Highlight auf der CD ist sicherlich die Scheherazade, eine virtuose Bearbeitung des Originalwerks von Rimsky-Korsakow durch den serbischen Komponisten Alexander Sedlar, hier für Violine, Solo und Kammerorchester. Schließlich hören wir Alexander Sedlars Eigenkomposition Savcho 3 am Ende des Albums. Ein Werk, das mit traditionellen Melodien der Schwarzmeerküste spielt und die aufregende musikalische Reise farbenfroh ausklingen lässt. Seine musikalischen Partner sind erneut langjährige Freunde und musikalische Weggefährten, wie das Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra unter Leitung von Sascha Götzl, seine Trio-Partner Ottensamer und Favre-Kahn oder auch sein eigenes Ensemble Double Sens. Die Musiker interpretieren die zumeist auch gut bekannten Werke in einer neuen, modernen, powerdurchtränkten und ungemein packenden Art und Weise. Musik. Radulovits Spiel ist gekennzeichnet durch Temperaments und Dynamik. Der Geiger zieht seine Hörer mit extremer Präsenz durch die einzelnen Stücke. Feinsinnig und mit einer brillanten Technik ausgestattet, begeistert er, wie bereits auf seinen früheren Alben, Journey to East zum Beispiel oder Bach, mit seinen leidenschaftlichen, gefühlvollen Interpretationen, die nie nur von perfekter Technik durchzogen sind. Nemanja Radulovic begeistert erneut mit seinem Spiel auf der neuen Platte Baikar, die wir den Marabu-Hörern nur ans Herz legen können.